Ich habe den Eindruck, es werden immer mehr. Das ist einerseits schön, aber andererseits schwierig für die späteren Einsteigerinnen. Schauen wir, wie wir zurande kommen. Ich kann natürlich nicht dieses Aufbauen immer wiederholen, aber ich versuche es zu plausibilisieren. Jetzt haben wir den dritten Teil, jetzt geht es in die Vollen, nämlich jetzt geht es um die gesellschaftliche Natur des Menschen. Jetzt kommt viel zusammen, was wir vorher schon erarbeitet haben. Und zwar der dritte Fünf-Schritt. Was waren diese Fünf-Schritte? Das war eine bestimmte Methode des Vorgehens, wie die Evolution und in der Evolution die Herausbildung des Psychischen bis hin zum Menschen begrifflich rekonstruiert wird. Also das, was passiert ist, in Begriffe zu transformieren, mit denen man dann das Wesentliche des Gegenstands, um das es hier geht, nämlich das Psychische, auch erfassen kann. Das ist der Sinn des Verfahrens. Begriffe zu finden, die den wirklichen Gegenstand nachher dann aufschließbar machen. Ihr habt hier dieses Wort Aufschließen vielleicht schon mal öfter gehört in verschiedenen Veranstaltungen. Dieses Aufschließen ist die Idee, dass man, wenn man einen Begriff hat, mit dem man die Sache auch in seinen wesentlichen Momenten erkennen kann, dann sieht man auch mehr, als wenn man nur einen Beschreibungsbegriff hat. Also die kritische Psychologie unterscheidet zwischen Kategorien und Beschreibungsbegriffen. So, das ist jetzt der dritte Fünf-Schritt. Den hatten wir gestern angefangen, und zwar die Zweckmittelumkehr. Was war das? Was war da das Wichtige? Das Wichtige war, dass nicht mehr Mittel zur Lebensbewältigung ad hoc hergestellt werden und dann weggeschmissen werden. Beispiel, irgendwelche intelligenten Vögel bauen sich raffinierte Angeln aus bestimmten Pflanzen, mit denen sie dann Larven angeln. Das können auch Vögel. Also die können sich auch Werkzeuge herstellen, um sich Nahrungsmittel zu organisieren. Also das Kriterium Werkzeugherstellung reicht alleine nicht aus, um jetzt etwa zu sagen, das ist was Besonderes bei Menschen. Ist es nicht. Das Besondere geschieht erst, als das Verhältnis von Mittel und Zweck sich umkehrt. Also nicht erst der Zweck tritt auf, das Mittel wird hergestellt und dann weggeschmissen und damit verschwindet auch die Bedeutung des Mittels, sondern umgekehrt. Die Mittel werden erst hergestellt für die Möglichkeit, dass diese Bedeutung Nahrungsmittel auftauchen könnte und ich es brauchen kann. Das ist eine gigantische Revolution in der Entwicklung gewesen. Warum? Weil jetzt eben nicht mehr ad hoc für den Fall, dass es gebraucht wird, jedes Mal neu gebastelt werden muss, sondern jetzt können Vorsorgen für den Fall, dass etwas gebraucht wird, die Werkzeuge, Mittel hergestellt werden, die dann aber aufgehoben werden und damit als gegenständliche Speicher von kumulierbaren Erfahrungen dienen. Sprich, ich kann die verbessern, ich kann immer mehr machen, ich kann die kombinieren, ich kann eine ganze Welt bauen und damit ändert sich auch das Verhältnis der Individuen zur Welt. Die Welt, die Umwelt wird nicht als solche einfach nur vorgefunden, sondern sie wird jetzt hergestellt. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Auch schon nach der Zweckmittelumkehrung stellen die Hominini, so heißen die dann, die Frühmenschen, ihre Lebensbedingungen her. Sie kumulieren die Erfahrungen dann nicht nur gegenständlich stofflich, sondern, das hatten wir dann gestern, auch sprachlich. Auch die Sprache ist ein Speicher, um Erfahrungen zu gesamtkooperativ zu speichern und weiterzugeben. Das schließt nicht aus, dass dann weiter gelernt werden muss, weil Lernen war ja vorher schon. Das heißt, auch die Gegenstände als solche, die sind zwar gespeicherte Bedeutungen, aber die müssen natürlich auch individuell angeeignet werden. Das heißt, wir haben es jetzt mit einem Verhältnis von Vergegenständlichung und Aneignung zu tun. Vergegenständlichung, Aneignung. Das ist der Prozess, der jetzt passiert, aber nicht mehr in dem Sinne, dass dann die Aneignung sozusagen nur in der Minute gilt und dann verschwindet. Nein. Sie gilt permanent, die Vergegenständlichung, und, auch wichtig, nicht nur individuell, sondern allgemein, für alle. Das war der Witz der Zweckmittelumkehrung. Da sind wir dann noch durch die psychischen Funktionen durchgegangen, was das für Konsequenzen für die Wahrnehmung hat, für die Emotionalität und die Motivation. Das wiederhole ich jetzt nicht. Zentrale Begriffe, nochmal kurz drüber fliegen, Sprache hatte ich genannt. Zielkonstellation möchte ich noch herausheben. Das ist sehr wichtig, weil jetzt in diesen gespeicherten Erfahrungen, sowohl in den gegenständlichen wie in den sprachlichen, da steckt jetzt drin, was in dieser Kooperation, später dann auch in der Gesellschaft, gemacht, durchschnittlich gemacht werden muss. Das heißt, die produzierte Welt, so wie sie hergestellt wird, enthält, wie sie produziert wird. Was also gemacht werden muss, damit sie erhalten bleibt, also reproduziert wird. Das nennt Holzkamp gesellschaftliche oder kooperative und dann später gesellschaftliche Zielkonstellationen. Das sind also die gesamtgesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen. Handlung ist jetzt, wenn das Individuum daran teilhat, die Ziele, die in diesen gesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen oder kooperativen Bedeutungsstrukturen stecken, zu realisieren, umzusetzen oder sie zu verändern. Also wenn wir heute in dieser Gesellschaft zum Beispiel, Anführungsstrichchen, arbeiten gehen, dann setzen wir gesellschaftliche Zielkonstellationen um, weil in dieser Gesellschaft über Arbeit die Lebensbedingungen hergestellt werden. Nicht nur über Arbeit, das ist natürlich eine völlige Verengung der Sicht. Tatsächlich werden die Lebensbedingungen über ganz, ganz viele andere Tätigkeiten hergestellt. Auf diese Problematik komme ich noch zu sprechen. Aber wichtig ist zu sehen, das ist jetzt nicht eine individuelle Idee, wie ich mein Leben reproduziere, sondern tatsächlich setze ich gesellschaftliche Ziele um, die uns erstmal als Gegebene entgegentreten. Aber ich bin denen nicht völlig ausgeliefert, sondern, kommen wir gleich zu, ich kann sie auch verändern. Also das ist die zweite Option, das sind auch Handlungen. Davon unterschieden wurden Operationen. Handlung ist, beziehen sich immer auf den Gesamtzusammenhang, Operation auf die individuell antizipatorische Tätigkeit. Also Antizipation war ja dieses, ich überlege mir, was da rauskommt und mache das dann. Und dieses individuelle Basteln ist immer, passiert immer im Rahmen der Handlungen. Und der Bezug ist durch den Zusammenhang zu den Handlungen hergestellt, aber nicht determiniert. So, jetzt kommen wir auf das Entscheidende, nämlich jetzt geht es zur Gesellschaft. Jetzt kommt der Dominanzwechsel. Bisher war dieses Feature der gegenständlichen und symbolischen Kumulation von Erfahrungen, des Herstellens der Lebenswelt, noch nicht dominant, sondern dieses geschieht immer noch unter Naturbedingungen sozusagen. Also die Existenz, der bestimmende Faktor dieser Hominini-Gruppen waren immer noch die Naturverhältnisse. Das kehrt sich jetzt um. Jetzt wird das Herstellen der Lebensbedingungen zum wesentlichen Moment. Und das ist die gesellschaftliche Entwicklung. Und was damit gemeint ist und wie das geht, versuche ich jetzt darzustellen. Holzkamp sagt jetzt, die Gesellschaft ist was Besonderes. Wir können jetzt nicht so weitermachen wie bisher. Das geht nicht. Warum? Weil Gesellschaft sich nicht mehr evolutionär entwickelt. Bisher hatten wir eine evolutionäre Entwicklung. Das heißt, durch Mutation und Selektion, wo der Zufall eine große Rolle spielt, haben sich die Tiere zu den frühen Menschen, den Hominini, entwickelt und dann in Richtung Menschen entwickelt. Das geschah alles noch im Banne der Evolution. Aber Gesellschaften entwickeln sich nicht, der gesellschaftliche Mensch entwickelt sich nicht evolutionär. Entwickelt sich nicht. Das heißt nicht, dass es auch nicht Veränderungen geben kann im Genom. Die gibt es auch und man weiß das alles. Aber die Entwicklung passiert jetzt nach anderen Gesetzmäßigkeiten, nämlich nach innergesellschaftlichen, historischen Gesetzmäßigkeiten. Deswegen spricht Holzkamp ab jetzt von der gesellschaftlich-historischen Entwicklung. Das ist eine andere Logik der Entwicklung als die Evolution. Er sagt, wenn das so ist, wenn das stimmt, wenn das Material uns das jetzt so vorgibt, dann können wir nicht so weiter analysieren wie bisher, nämlich mit diesem Fünf-Schritt sozusagen auf der Ebene der Evolution, sondern wir müssen die Analyseebene wechseln. Das heißt, im vierten Schritt hebt sich quasi das Verfahren, was wir bisher angewendet haben, auf. Es wird sozusagen damit erst in dieser Weise gegenstandslos, weil der Gegenstand, die Evolution, in den Hintergrund tritt. Warum ist das so? Das einfachste Argument ist, die Evolution ist gnadenlos langsam. unglaublich langsam im Verhältnis zur gesellschaftlich-historischen Entwicklung. Gesellschaftliche historische Entwicklung ist um Größenordnung schneller, das heißt, jeder Prozess, der sich irgendwie andeutungsweise noch über Evolution vollziehen könnte, wird quasi von dem Prozess der Herstellung der Lebensbedingungen, der jetzt der dominante ist, dann auskonkurriert. Geht einfach viel schneller. Hier ein paar Zahlen, um sich die Größenordnung klar zu machen. Vor 7 Millionen Jahren trennt sich die Hominini-Linie von der Panini-Linie, also von der Linie der Schimpansen. Ich hatte ja gestern nochmal gesagt, dass das inzwischen über genomische Untersuchungen werden auch die Verwandtschaften anders bestimmt. Und wir wissen heute, dass Panini und Hominini sehr dicht zusammen sind, genomisch. Das war aber vor 7 Millionen Jahren. Ungefähr vor 2,8 Millionen Jahren entsteht dann innerhalb der Hominini-Linie die Gattung Homo sapiens. Von denen gab es mehrere, von der Gattung Homo, nämlich Homo erectus, der war auf der Stufe der Sozialkooperation. Ausgehend von Afrika, dann durch den Auszug entsteht dann der Neandertaler, der auch auf der Stufe der Sozialkooperation war. Vor 200.000 Jahren dann entsteht der Homo sapiens aus dem Homo erectus in Afrika. Und dann kam auch der zweite Auszug aus Afrika. Und der Homo sapiens verbreitet sich jetzt über die ganze Welt. Und Holzkamp sagt jetzt, dieser Homo sapiens, der sich sozusagen mit dem zweiten Auszug aus Afrika verbreitet, der hatte schon die gesellschaftliche Natur. Ich habe noch gar nicht gesagt, was das ist, kommen wir noch zu. Aber der hatte sozusagen alle physiologischen, biologischen, biotischen Eigenschaften, die man braucht, um Mensch sein zu können. Die hatte der Neandertaler noch nicht. Und der letzte Kick fehlte noch, nämlich sich in Gesellschaft reproduzieren zu können. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber interessant ist, dass sozusagen, dass es hier eine ziemliche Differenz gibt zwischen den 70.000 Jahren und diesen 10.000 Jahren, weil nämlich erst ab 10.000 Jahren im Zuge der Sesshaftwerdung der neolithischen Revolution der gesellschaftlich-historische Prozess eine Kontinuität hat. Es gab eine lange Zeit, eine viel, viel längere Zeit als seit der neolithischen Revolution, wo mindestens vier Homo-Gruppen parallel existierten. Homo erectus, Neandertaler, Homo floriensis und der Homo sapiens. Man findet lauter neue Evidenzen und mit Hilfe der Gentechnik kann man jetzt auch sehr gute Analysen machen über die Wanderungsbewegung und so weiter. Sehr spannend, wenn man sich dafür interessiert. So viel zum Überblick. Jetzt guckt man nochmal 7 Millionen und seit 10.000 Jahren haben wir es mit der gesellschaftlich-historischen kontinuierlichen Entwicklung zu tun, also alles sehr schnell. Also gesellschaftliche Natur, was ist das jetzt? Gesellschaft und Natur sind kein Gegensatz. Holzkamp sagt, der Mensch gewinnt auf phylogenetischem, also diesem evolutionären Wege zur Dominanz des gesellschaftlichen Prozesses, nicht in einem metaphorischen, sondern in einem wörtlichen Sinne. Seine gesellschaftliche Natur, das heißt natürliche Entwicklungspotenz zur Gesellschaftlichkeit. Natürliche Entwicklungspotenz zur Gesellschaftlichkeit. Der Mensch ist aufgrund seiner biotischen Beschaffenheit in der Lage, sich zu vergesellschaften, in Gesellschaft hinein zu entwickeln, an ihr teilzuhaben, sie zu reproduzieren und darüber vorsorgend seine individuelle Existenz zu sichern. Was unterscheidet Gesellschaft von Kooperation, von dieser Sozialkooperation? Das war die frühere Stufe. Die Sozialkooperation kann man sich vorstellen als so eine Art überschaubarer Verband von, ich war nicht dabei, aber sagen wir 150 bis 200 Individuen, in denen auch für jedes einzelne Individuum unmittelbar klar ist, was ist in diesem Verband meine Aufgabe, damit der Verband überlebt. Und nur wenn der Sozialverband, die Kooperation überlebt, überlebe ich. Dieser Zusammenhang war unmittelbar. Das heißt, es war unmittelbar in den Zielkonstellationen, in diesen Bedeutungsstrukturen vorgegeben, auch für mich, was ich zu tun habe sozusagen. So ein Sozialverband konnte es sich nicht leisten, dass sozusagen da Leute ausgeschert sind. Das heißt, es gab noch kein Distanzverhältnis zu den Bedingungen. sondern ich war in diesen Bedingungen unmittelbar eingebunden und ich musste funktionieren, wie alle anderen funktionieren mussten, damit die Kooperation überlebt. Eine Distanz ist das, was du letztes Mal auch erwähnt hast, dass die Leute nicht sich sozusagen der Neandertaler, sich über die Neandertalerin sich nicht hinstellen konnte und sagen konnte, was machen wir da eigentlich den ganzen Tag? Oder? Richtig. Es gab, wobei denn alle diese frühen Hominini-Gruppen, wozu denen der Neandertaler auch gehört, waren ja auf dem Wege zur Herausbildung von genau diesen Eigenschaften, sich dann irgendwann mal in diese Distanz zu begeben. Deswegen sollte man vielleicht auch vermeiden, so eine Alles-oder-Nichts-Überlegung zu machen. Sondern die haben auch den Neandertaler wahrscheinlich ansatzweise schon sowas wie Distanzen herausgebildet. Man weiß ja, dass sie zum Beispiel gemalt haben oder Kunst produziert haben oder so. Und darin deutet sich natürlich an, dass sie auch ein gewisses Reflexionsvermögen haben. Das kam ja aus dem ursprünglich vollständig emotional und motivational gesteuerten automatischen Zusammenhang von mir und Umwelt. Also diese ganzen komplexen Aktivitäten, angefangen von diesem Jäger-Treiber-Beispiel, wo es eine Funktionsteilung gab, bis hin dann zu diesen komplex strukturierten sozialkooperativen Verbänden, war das immer noch alles emotional, motivational strukturiert. Das heißt, die wussten das aufgrund ihres emotionalen Zustands, was jetzt zu tun ist. Ob jetzt gerade meist beispielsweise, wir hatten dann dieses Affenbeispiel mit dem Grooming, ob jetzt gerade Sozialpflege innerhalb des Verbandes angesagt ist, damit irgendwelche Aggressionen nicht ausbrechen, weil das den Verband sprengen könnte. Das hat ja erstmal nichts direkt mit dem Überleben zu tun, mit Nahrungsmittelbeschaffung oder Fortpflanzung. Aber ist trotzdem wichtig, damit vermittelt darüber dann irgendwann der Sozialverband in der Lage ist, wieder Nahrungsmittel zu beschaffen. Also all diese komplexen, differenzierten Aktivitäten sind alle emotional, motivational gesteuert. Emotional war ja die Widerspiegelung des jetzigen Zustands und Motivation bezog sich sozusagen auf die Emotion in der Zukunft. Also diesen Zukunftsbezug. Warum setzt sich jetzt diese gesellschaftliche Natur durch? Achso, jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, was Gesellschaft ist. Ne? Im Unterschied dann zur Kooperation, diesen überschaubaren Verbänden. Gesellschaft ist jetzt, wenn der Zusammenhang von mir zum Gesamten nicht mehr unmittelbar ist, sondern sich die gesellschaftlichen Verhältnisse unabhängig von mir reproduzieren. Unabhängig von konkret mir. Dass natürlich im Durchschnitt sich die Individuen daran beteiligen müssen, Gesellschaft zu reproduzieren, ist klar. Aber der Zusammenhang ist jetzt nicht mehr von mir als Individuum zu den gesellschaftlichen Verhältnissen ein unmittelbarer. Also in den Zielkonstellationen, in dieser ganzen Art und Weise, wie wir unsere Lebensbedingungen reproduzieren, steckt zwar drin, wie wir das machen. Und damit steckt auch drin, wie ich mich daran beteiligen kann. Aber ich muss jetzt nicht mehr. Weil die Gesellschaft sich über die durchschnittlichen Beiträge auch ohne meinen Beitrag erhält. Warum setzt sich das durch? Ich gehe noch auf dieses Verhältnis und auf Gesellschaftlichkeit noch öfter ein. Das ist erstmal nur so als erstes Schlaglicht. Warum setzt sich gesellschaftliche Natur durch? Das ist ein Selektionsvorteil. Huch, Selektion, habe ich nicht gerade die Evolution ad acta gelegt? Der Witz ist, dass in einer Übergangsphase sozusagen beides vorhanden war. Die Gesellschaftlichkeit, also die biotische, physiologische Beschaffenheit des Menschen, der in der Lage ist, sich gesellschaftlich zu reproduzieren, entwickelte sich evolutionär. Und als diese Entwicklung mal geschafft wurde, klappte sozusagen die Entwicklungslogik um in eine neue, in einen neuen Prozess. Und diese alte Entwicklungslogik wurde aufgehoben, sagt man. Sie wurde abgelöst. Das heißt, in einer Zwischenphase gab es beides. Es gab noch die Wirksamkeit der Selektionsmechanismen. Und gleichzeitig gab es schon die Individuen, die in der Lage waren, prinzipiell in der Lage waren, in Gesellschaften zu leben. Holzkamp sagt jetzt, die Gesellschaftlichkeit hat sich deswegen durchgesetzt, weil sie einen Selektionsvorteil bot, innerhalb der alten Logik. Und das ist genau das, was ich bei der ersten Sitzung versucht habe zu beschreiben. Die Herausforderung ist ja, bei solchen qualitativen Übergängen immer zu verstehen, wie kommt Neues in die Welt? ohne in so einen Kreislauf sich im Kopf zu verstricken, ja, Neues kommt nur in die Welt, wenn es eigentlich schon da ist. Oder man kann gar nicht erklären, wo es herkommt. Und er sagt, das Neue kommt in die Welt, weil es in einer Zwischenphase gleichzeitig vorhanden ist und dann aber der Mechanismus der alten Entwicklungslogik aufgehoben wird, außer Kraft gesetzt wird, weil der andere besser ist. Effektiver gemäß der Überlebensanforderungen. Und das war hier der Fall. Der Mensch wird durch einen derartigen Kumulationsprozess genomischer Informationen zum einzigen Lebewesen, das aufgrund seiner artspezifischen biologischen Entwicklungspotenzen zur gesellschaftlichen Lebensgewinnung fähig ist. Das war der Einzige, der es geschafft hat, und es war sehr knapp, wie man heute weiß. Es waren nicht viele, die das, also zahlenmäßig, die dann in Afrika das überlebt haben, weil es gab da ziemliche Umweltkrisen und Veränderungen in sehr schnellen Zeitraum. Innerhalb von ein paar hunderttausend Jahren, das war für Evolution rasend schnell, gab es da ziemliche Veränderungen in der Umwelt und aber, wie wir heute wissen, haben sie es geschafft. So, der Übergang ist abgeschlossen, wenn die Evolution nicht mehr wirkt, sondern die Lebensbedingungen nun in verallgemeinerter gesellschaftlicher Vorsorge hergestellt werden. In verallgemeinerter gesellschaftlicher Vorsorge für alle. Also. Und die historische Progression, die historische Weiterentwicklung wird durch innergesellschaftliche Entwicklungsgesetze bestimmt. Das hatte ich schon gesagt. Gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit. Vorher gab es einen unmittelbaren Zusammenhang von mir zur Kooperation. Da war im Wesentlichen klar, was ich zu tun habe. Dieses Unmittelbarkeitsverhältnis wird jetzt durchbrochen. Die gesellschaftliche Produktion und die individuelle Nutzung sind nicht mehr unmittelbar verbunden. Also ich muss nicht mehr jetzt genau dieses tun, damit mein Leben erhalten wird, sondern ich kann was anderes tun oder nichts tun und mein Leben wird prinzipiell auch erhalten. Damit gewinnt das Individuum einen neuen Stellenwert, sagt Holzkamp. Indem die Individuen beginnen, in gemeinschaftlicher Umweltverfügung ihre Lebensmittel und Lebensbedingungen selbst zu produzieren, ist hier die Existenzerhaltung der Einzelindividuum das bewusst angestrebte Ziel, das allerdings nur über Beiträge von Einzelnen zur Produktion und Reproduktion des gesellschaftlichen Lebens, das die je individuellen Lebensmittel und Lebensbedingungen einschließt, erreicht werden kann. Dieser Satz wird öfter mal diskutiert, weil da nämlich dieses bewusst angestrebte Ziel drin steckt, was ja so anhört wie Paradies. Aber ich finde wichtig, dass man diesen Satz nicht normativ liest, also das muss so sein, sondern kategorial. Die Menschen sind in der Lage, aufgrund ihrer biotischen Potenz gesellschaftlich sich so zu organisieren und Lebensmittel so zu produzieren, dass für jedes Einzelne im absoluten Sinne gesprochen, für jedes einzelne Individuum gesellschaftlich vorgesorgt ist und alle ein gutes Leben haben können. Aber ob wir gut leben, hängt ja nicht mehr von der biotischen Ausstattung ab, weil Evolution funktioniert ja nicht mehr, sondern hängt davon ab, wie wir Gesellschaft organisieren. Also von diesen innergesellschaftlichen Entwicklungsgesetzen. Und wie wir wissen, sind unsere innergesellschaftlichen Entwicklungsgesetze ja so, dass eben genau diese Potenz, die da drin steckt, kategorial nicht umgesetzt wird, weil ja viele Menschen sterben, unter die Räder kommen, leiden und so weiter. Dinge, die nicht nötig sind, weil wir die Potenz haben, es anders zu machen. Sagt Holzkamp, finde ich richtig. Um das kapieren zu können, ob man diese Potenz dann auch tatsächlich nutzen kann und so weiter, muss man dann auf die Ebene der Gesellschaftstheorie gehen. Da komme ich vielleicht drauf. So, methodisch heißt das, wir können also nicht mehr die Kategorialanalyse so funktional-historisch machen, also in diesem evolutionären Prozess, wo wir immer gefragt haben, was hat funktioniert, sondern wir müssen jetzt anders vorgehen. Die Kategorien, die wir jetzt brauchen, müssen diesen neuen entstandenen Vermittlungszusammenhang zwischen den gesellschaftlichen und den individuell psychischen Bestimmungen in diesem Mensch-Welt-Verhältnis fassen können. Die heißen deswegen jetzt auch Vermittlungskategorien. Also die Frage ist, wenn das Verhältnis nicht mehr ein unmittelbares von mir zu den Bedingungen, kein unmittelbares ist, sondern ein vermitteltes, wie kriege ich das dann trotzdem begriffen, in Begriffe gefasst? Das ist die Frage. Es gibt jetzt plakativ zwei unterschiedliche Vorstellungen, die euch sicherlich auch immer wieder begegnen, zumindest die linke Vorstellung, was das eigentlich heißt, Individuum und Gesellschaft. Was ist eigentlich Gesellschaft? Es gibt eine, die, würde ich sagen, dominante Vorstellung, dass es zwar, wenn man nicht gerade Margaret Thatcher ist, die sagt, sowas wie Gesellschaft existiert gar nicht, dann könnte man auf die Idee kommen, die Gesellschaft ist die Summe der Individuen. Sozusagen, das ist irgendwie so eine Metastruktur, die dann entsteht, wenn wir aus dem Haus gehen und auf andere treffen. Dann entsteht Gesellschaft sozusagen. Also wenn die einzelnen Menschen zusammenkommen. Darin steckt aber so eine Vorstellung, dass prinzipiell isolierte einzelne Individuen nur über ihre Interkonnektivität dann sozusagen, über ihre Verbindungen dann sowas wie so eine Metaraumgesellschaft bilden. Isolierte Individuen stehen der Gesellschaft äußerlich gegenüber. Eigentlich ist die Gesellschaft etwas Fremdes. Sie erscheint mir als etwas Fremdes. Sie ist nicht meins. Ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Tatsächlich, und das wäre der Begriff der kritischen Psychologie, gibt es eine Identität von gesellschaftlichen Menschen und menschlicher Gesellschaft. Warum Identität? Das ist ein hartes Ding. Identität nicht im formalen Sinne, so wie das Informatiker verstehen würden. A gleich A. Sondern im dialektischen Sinne. Das heißt, in der Dialektik wird dialektische Identität verstanden als Einheit von Einheit und Unterschieden. Das heißt, in der Einheit gibt es Unterschiede, die wiederum aber zusammengehören, eine übergreifende Einheit bilden. Also Identität von Identität und Unterschied. Die Unterschiedlichkeit ist klar. Ich bin ja nicht Gesellschaft. Aber die Einheit ist auch klar. Ich bin Gesellschaft. Ich bin nämlich ein gesellschaftlicher Mensch. Ich repräsentiere damit auch alle diese Möglichkeiten, die diese Gesellschaft bietet. Ich kann sie mir aneignen, vergegenständlichen. Das geht nur, weil es prinzipiell eine Nicht-Getrenntheit von mir zur Gesellschaft gibt. Weil ich auch die Gesellschaft bin, wie jedes einzelne Individuum. Alle Potenzen hat, um alle Potenzen der Gesellschaft zu nutzen. Kann man unheimlich schwer veranschaulichen. Ich habe das jetzt so gemacht. Gesellschaftliche Menschen, menschliche Gesellschaft. Wichtig ist, dass man gedanklich den Zusammenhang immer sieht und es nicht auseinanderreißt. Wenn wir Gesellschaft als Getrenntheit empfinden und Gesellschaft als etwas Fremdes, dann hat das mit den historisch besonderen gesellschaftlichen Organisationsformen zu tun, in denen uns das, was wir eigentlich herstellen, wir machen das hier alles, als Fremdes gegenübertritt. Das ist Ausdruck der klassenförmig, wie auch immer, herrschaftsförmig strukturierten Gesellschaft. Uns tritt die Gesellschaft als etwas entgegen, wo ich sage, ey, mit dem will ich nichts zu tun haben, ist nicht meins, ist etwas Fremdes. Kann sein, muss nicht sein, ich kann mich ja auch damit identifizieren. Also so viel, ganz kleiner Ausflug in die Philosophie, könnte man noch ganz viel zu sagen, finde ich, wird viel zu wenig gemacht. Position und Lebenslage. Wenn wir jetzt dieses Vermittlungsverhältnis haben, dann ist es ja ein bisschen sehr grob, wenn ich sage, na okay, ich bin hier und irgendwie bin ich auch Gesellschaft, aber ich bin ja mit dieser Gesellschaft nie immer in ihrer Totalität konfrontiert. Das heißt, sie tritt mir ja nicht in ihrer Hundertprozentigkeit entgegen, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse, mit denen bin ich ja immer nur in Ausschnitten konfrontiert. In diesen Ausschnitten steckt zwar die Gesellschaft wiederum komplett drin, aber trotzdem sind es ja konkrete Ausschnitte, die eine konkrete Gestalt annehmen. Und die Bedingungen sind für mich immer konkrete Bedingungen, nicht irgendwie allgemeine Bedingungen. Und wie komme ich da jetzt ran? Holzkamp schlägt zwei Begriffe vor, nämlich Position und Lebenslage. Die Position ist der Ort, die Art und die Weise der Beiträge des Individuums zur gesellschaftlichen Herstellung der Lebensbedingungen. Damit auch Realisierung oder Veränderung des objektiven Zusammenhangs. Wir hatten ja, Handlung waren diese beiden Aspekte, Umsetzung dieser Zielkonstellation und Veränderung. Und das passiert an einer bestimmten Position, an einem Ort, wo ich jetzt gerade bin. Und ich mache das in einer bestimmten Art und Weise. Zitat, man muss von Positionen stets da sprechen, wo Möglichkeiten gegeben sind, über Beiträge zur Erhaltung oder Veränderung gesellschaftlicher Prozesse die Bedingungen der eigenen Existenz zu erhalten oder zu entfalten. Das Individuum also in Realisierung der Position gesellschaftlich tätig wird. Klammer, wichtige Klammer, auch wenn dabei die gegebenen Berufsfunktionen nicht einschlägig sind, verallgemeinert, gesprengt oder umgangen werden. Manchmal wird in der kritischen Psychologie Position mit Beruf abgekürzt. Das ist zu kurz gegriffen, weil es nicht nur darum geht, eine Berufsposition einzunehmen, das ist eine mögliche, aber ich finde sehr wichtig, in der Diskussion zu sehen, dass gesellschaftliche Verhältnisse nicht bloß in Berufen, also sprich in der Arbeit, Lohnarbeit hergestellt werden, sondern, wie wir inzwischen auch über statistische Untersuchungen des Bundesamts für Statistik herausgefunden haben, wird der größere Teil der Gesellschaft ja außerhalb von wahre Geldbeziehungen, von Lohnarbeit hergestellt, nämlich in den ganzen unsichtbaren Bereichen. Kinder werden nicht über Lohnarbeit aufgezogen, sofern es nicht ein kommerzieller Kindergarten ist. Pflegetätigkeiten finden außerhalb statt, was weiß ich, ganz viele Tätigkeiten, nämlich ungefähr 2/3, laufen nicht über die Berufsfunktion. Die müssen unbedingt in den Blick genommen werden, wenn wir nicht so einen verengten Begriff auf das läuft alles über Arbeit haben. Ist Position trotzdem jetzt was Größeres? Also sowas sozusagen, kann Position auch sowas sozusagen in dem Moment hier und jetzt ganz kleiner Ausschnitt von was Leute gerade tun? So wäre zum Beispiel unsere Position jetzt gerade sowas wie hier sitzen und zuhören und versuchen zu verstehen, was kritische Psychologie ist, oder ist das schon was Größeres? Also nee, das ist schon. Es geht ja dann darum, wenn man dann jetzt die Begriffe nehmen will, um Situationen zu analysieren. Wenn wir jetzt sagen würden, wir machen das, wenden das jetzt auf dieses Seminar an, müssten wir genau überlegen, was ist jetzt hier die Position, was geschieht hier, was machen wir hier? Wir leisten hier Beiträge zur gesellschaftlichen Produktion der Lebensbedingungen. Das tun wir hier und jetzt. Das machen wir. Weil wir genau auch selbst, was heißt selbst, auch wenn wir die Vorstellung haben, wir möchten die Bedingungen verändern, ist ja die Veränderung, wie er sagt, auch eine Handlungsoption, ein Beitrag zu den gesellschaftlichen Bedingungen, weil Gesellschaft ja nie stehen bleibt. Ob unsere Beiträge, inwieweit stark die eingehen, hängt natürlich vielleicht noch davon ab, was die anderen machen und ob wie groß unser Einfluss ist und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist genau dieses Seminar ja entscheidend dafür, was in 10 Jahren passiert, wer weiß es. Also, der Begriff ist dazu da, genau so ein Setting analysierbar zu machen, zu gucken, wie ist die Position und was sind da jetzt für Beiträge. Und das können Berufspositionen sein, aber ich zum Beispiel mache jetzt gerade das nicht aus beruflichen Gründen, sondern weil es mir Spaß macht. Lebenslage ist der zweite Begriff. Lebenslage bedeutet jetzt der Ausschnitt, mit dem das Individuum in seiner Lebensführung, in seinem Alltag in Kontakt kommt. Also alles, was für mich wichtig ist, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad nach Hause fahre, die Straßen benutze, einkaufen gehe und so weiter, dann ist das für meine Lebensführung der Ausschnitt von Gesellschaft. Und dieser Ausschnitt, also der Begriff Lebenslage, ist der übergreifende Begriff, der schließt Position ein. Also vereinfachend gesagt ist Position Teilhabe an der Produktion, wobei Produktion jetzt bitte nicht in so einem ganz engen Sinne verstanden ist, sondern im Sinne von dem vielleicht allgemeineren Begriff Herstellen der Bedingungen. Und wir stellen andauernd die Bedingungen her. Wir stellen auch jetzt Bedingungen her. Und diese Teilhabe an der Produktion, an der Herstellung dieser unserer Lebensbedingungen, das ist mit Position gemeint. Wie geschieht das, an welchem Ort und so weiter? Und Lebenslage ist die Reproduktion unter Einschluss der Produktion, also alles, was wir tun, um dann tatsächlich unsere individuelle Existenz zu erhalten, was zum Beispiel einschließt, dass ich nachher in die Mensa gehe zum Essen und so weiter, um meine individuelle Existenz zu erhalten. Gesellschaftsformation. So, jetzt sagt er, wenn wir jetzt diese gesellschaftliche Entwicklung analysieren wollen, dann können wir, dann brauchen wir neue Leitkategorien. Das eine ist dieses Position und Lebenslage. Aber Position und Lebenslage sind in den unterschiedlichen Gesellschaftsformen auch verschieden. Deswegen muss ich was von der konkret historischen Gesellschaftsformation wissen. Und bei uns ist es der Kapitalismus. Ich muss einen Begriff vom Kapitalismus haben. Und 1983, oder sagen wir mal Anfang der 1980er Jahre, gab es eine bestimmte dominante Vorstellung davon, wie Kapitalismus analytisch gefasst wird. Diese Position gibt Holzkamp in der Grundlegung wieder und die sieht ungefähr so aus. Jetzt ganz verkürzt. Ich kann da jetzt kein Seminar zum Thema Was ist Kapitalismus machen. Wenn ihr darüber viel diskutieren wollt, dann kann ich das Seminar empfehlen, weil es ist eher jetzt dann dazu gedacht, auch solche Kontroversen auszutragen, die es nämlich genau an der Stelle auch gibt und die auch gut sind, wenn wir die haben. Also Kapitalismus analysiert mit der traditionellen marxistischen Klassentheorie. Es gibt also einen Gegensatz von Arbeiterklasse und Kapitalistenklasse. Die haben unterschiedliche Interessen, die aufeinander knallen und unverträglich sind, antagonistisch. Sie vertreten komplementäre, sich ergänzende, aber gegensätzliche Partialinteressen, ihre Teilinteressen. Die Arbeiterklasse hat im Gegensatz zur Kapitalistenklasse darüber hinaus, über das Partialinteresse hinaus, auch das Allgemeininteresse der Überwindung von Klassenverhältnissen, während die Kapitalistenklasse daran kein Interesse hat, da sie ja schon die Verfügung über den gesellschaftlichen Prozess monopolisiert hat. So war das damals formuliert. Dieser Klassenantagonismus, der reproduziert sich ökonomisch, also über die Art der Produktion, die Warenproduktion für Profit und so weiter und so fort. Darin steckt ein Ausbeutungsverhältnis, also die Kapitalisten geben den Arbeitern nicht alles, was sie produzieren, zurück, sondern behalten den Teil selber, behalten den Mehrwert selber. Und dieses eigentliche Ausbeutungsverhältnis wird aber als Rechtsverhältnis verschleiert. Nämlich gleichberechtigte Menschen, Kapitalisten und Arbeiter schließen einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag, und die Arbeiter werden dann bezahlt und das ist alles rechtlich ganz okay so. Wichtig jetzt auch für unsere Debatte, finde ich, der Kapitalismus wird als natürliche Lebensform ideologisiert. Also es wird immer so getan, als ob eben wir das Ende der Geschichte quasi erreicht haben, weil jetzt das Maximale, was möglich ist, quasi natürlich dem Menschen entspricht. Das ist jetzt der Kapitalismus oder Marktwirtschaft, ist völlig egal, wie man das nennt. Und Holzkamp sagt jetzt vehement, die ausgebeutete Klasse muss, soweit sie nicht nur um die Verfügungserweiterung und Existenzsicherung im Rahmen des bestehenden Ausbeutungsverhältnisses, sondern um die Überwindung des Ausbeutungsverhältnisses selbst kämpft, nicht nur die entsprechende Gegenmacht entfalten, sondern auch den objektiven Schein durchdringen, dass die Erhaltung der kapitalistischen Produktionsweise als allgemeine und natürliche Lebensform auch in ihrem Interesse ist, so die Möglichkeit und Notwendigkeit bewusster gemeinsamer Verfügung aller Menschen über den gesellschaftlichen Prozess als ihre Existenzbedingungen zu erkennen. Daran gibt es viele Kritiken. Auch ich habe daran eine Kritik. Ich werde die jetzt nicht ganz ausführlich vorstellen, nur ganz kurz skizzieren. Es gibt sehr unterschiedliche Perspektiven. Meine Kritikperspektive ist nur eine daran. Aus meiner Sicht war das, wie das damals gefasst wurde, auch verständlich. 1983 war ich auch schon dabei, sozusagen, habe ich das nämlich ganz genauso gesehen. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube, das Problem ist, dass die Arbeiterklasse tatsächlich nicht Allgemeininteressen repräsentiert, sondern nur ihre Partialinteressen verfolgt. Ein Problem ist, wenn das so ist, wenn die These stimmt, dann ist der Klassenkampf, also die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Klassen, nur eine immanente Bewegungsform. Sie findet zwar statt, weil es um gegensätzliche Interessen geht, aber sie hat keine Potenz, darüber hinauszuweisen, über diese Bewegung innerhalb der Logik. Ein Problem bei der Formulierung, finde ich, was mich dann auch auf der psychologischen Ebene stört, ist die Tendenz zur Personifizierung der eigentlich von strukturellen Verhältnissen, nämlich dass hier Herrschende und Beherrschte gegeneinander stehen, also auch die Formulierung. Die Herrschenden und die Beherrschten kommt in der zum Beispiel der Grundlegung sehr häufig vor. Was unterbestimmt ist, ist, dass auch die Beherrschten Herrschaft ausüben und sowas wie die feministische Bewegung, die antirassistische Bewegung, die diversen Emanzipationsbewegungen, die jeweils ihre Unterdrückungs- und Herrschaftsverhältnisse problematisiert haben, haben das ja nicht gemacht, weil das sich gegen abstrakte Allgemeine richtet, sondern gegen konkrete Verhältnisse, in denen dann auch zum Beispiel ökonomisch Ausgebeutete dann mit rassistischen Mitteln ihre Vorherrschaft in der lokalen Situation, in der Lebenslage gesichert haben. Das heißt, damals gab es so die Vorstellung, Arbeiterklasse, Kapitalistenklasse, das ist der wesentliche Gegensatz und das andere sind Nebenwidersprüche. Ich glaube, dass das nicht mehr trägt. Solche Inklusions-Exklusionsverhältnisse existieren eben nicht nur über diesen Gegensatz, sondern über diese anderen Dimensionen. Und auch hier auf der Ferienuni wird mit dem Stichwort Intersektionalität ja auch das Zusammenwirken der diversen Herrschaftsformen, Herrschaftsmechanismen thematisiert. So, aus meiner Sicht ist die Verwertungslogik, also die Tatsache, dass wir uns über die Produktion um des Werts willen, um des Geldes willen, um des Profits willen, das ist die allgemeine Infrastruktur, weil nur darüber wir unsere Lebensbedingungen stofflicher Art, nicht materieller Art, in einem sehr großen Bereich der Gesellschaft sichern können. Das heißt, es gibt diese ganzen Interessengegensätze, aber keiner ist von denen jetzt irgendwie so gestaltet, aus meiner Sicht, dass er, wenn er alleine nur isoliert gelöst werden würde, schon die gesamte gesellschaftliche Emanzipation in sich trägt. Wie kann man jetzt da aber rangehen? Meiner Meinung nach muss tatsächlich die Tatsache, dass die Gesellschaft sich über Interessengegensätze als solche organisiert, das muss problematisiert werden und in den Griff genommen werden. Weil das ist ja durchgängig so, dass sozusagen entlang dieser verschiedenen Dimensionen, und das sind quasi unendlich viele, es immer zu solchen Exklusionen kommt. Die einen setzen sich auf Kosten der anderen durch. Das ist übrigens eine Formulierung, die auch in der Grundlegung relativ häufig auftaucht und die finde ich deskriptiv immer noch ganz gut. Die einen setzen sich immer auf Kosten der anderen durch, weil die Verhältnisse so beschaffen sind, dass es nur so geht an vielen Stellen. Aber man kann das auch problematisieren, kann man nicht auch solidarisch sein, und muss man das machen und so weiter und so fort. So, und dieses Arrangement mit den Herrschenden, das ist das Thema meines Workshops dann heute nach dem Mittagessen, weil ich diese Figur für problematisch halte, die kommt aber relativ häufig vor. Das kriegen wir auch nochmal bei dem Thema Selbstfeindschaft. Wir hatten schon gesagt, die überschaubare Sozialkooperation verändert sich jetzt in Richtung der gesellschaftlichen Integration. Die jeweils einzelnen Lebens- und Produktionseinheiten werden nun zunehmend ein unselbstständiger Teil umfassender Lebens- und Produktionszusammenhänge, sind also nicht mehr für sich funktionsfähig und folglich in ihrer Bedeutung für die Existenz des Einzelnen nicht mehr aus sich heraus verständlich. Also der tatsächlich historisch war der Prozess so, dass dann diese einzelnen kooperativen Einheiten, die haben es sozusagen integriert. Und man hat auch in Untersuchungen herausgefunden, dass tatsächlich der Homo sapiens, im Unterschied zum Neandertaler, die haben ja parallel gelebt, die hatten eine europäische Werkzeugindustrie aufgebaut. Das heißt, man hat festgestellt, in ganz Europa über riesige Entfernungen haben die gleichen Werkzeuge hergestellt. Das geht nur bei einer Vernetzung, bei einer Integration, bei Austausch des Wissens. Und das haben die Neandertaler nicht geschafft. Da hat jede Gruppe quasi, sage ich mal, mehr oder weniger für sich gelebt. Zwei Seiten des Vermittlungszusammenhangs von Gesellschaft und Individuum sind nun anzugucken. Holzkamp nennt die eine Seite Arbeit, die Reproduktion der Lebensbedingungen. Diese Seite ist mit der Gesellschaftstheorie zu analysieren. Davon hebt er ab Handlung. Das ist der psychische Aspekt der Teilhabe an den gesellschaftlichen Bedingungen. Das, sagt er, ist dann Gegenstand der Individualtheorie, also der Subjektwissenschaft. Die Vermittlungsdistanz zwischen eigener Aktivität und ihrer Funktion als Beitrag zur gesellschaftlichen Vorsorge nimmt jetzt in der historischen Entwicklung immer mehr zu. Das heißt, was am Anfang noch überschaubar war und vielleicht auch noch bei den Homo sapiens überschaubar war oder in kleinen, weil die ja auch noch nicht so dicht zusammenlebten, das nimmt jetzt in dem Maße zu, wie die gesellschaftliche Arbeitsteilung zunimmt. Also am Anfang wurde tatsächlich noch sehr viel in lokalen Umständen hergestellt. Mit der Entwicklung der Produktivkräfte und der Arbeitsteilung, der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, wird immer weniger in lokalen Umständen hergestellt, sondern es finden Austausche statt, Wissenstransfers und so weiter. Wichtig ist jetzt, hatte ich schon gesagt, nicht nur Arbeitshandlungen, so nennt er dann übrigens die Handlungen, die sich auf Arbeit beziehen, nicht nur Arbeitshandlungen sind Beiträge, sondern Beiträge umfassen alle Befriedigungs- und Erfüllungsmöglichkeiten, einschließlich geistig, ästhetischer, künstlerisch verdichteter und überhöhter, produktiv-sinnlicher Erfahrungsmöglichkeiten. Die Realisierung all solcher Lebensmöglichkeiten auf dem jeweiligen historischen Entwicklungsstand ist für den Menschen im allerengsten Sinne Existenz notwendig und jede Einschränkung und Unterdrückung dieser Realisierung allerengsten Sinne unmenschlich. Also nochmal von Holzkamp die Betonung, es geht jetzt nicht darum zu unterscheiden zwischen dem Anbau von Kartoffeln, und das ist irgendwie existenznotwendig, und dem Schreiben eines Gedichts oder dem Abhalten eines Einführungskurses in die Grundlegung der Psychologie, sondern dieser Kurs ist existenznotwendig. Das Schreiben eines Gedichts ist existenznotwendig. Auch wieder geht in eine Richtung, er sagt, die Entfaltung ist existenznotwendig. Und das ist nicht nur unmittelbares Absichern des Überlebens, unmittelbares dafür sorgen, dass alle genug zu essen haben, sondern Unterdrückung, Einschränkung von Lebensmöglichkeiten schließt alles ein, was genau diese produktiv-sinnlichen Erfahrungsmöglichkeiten betrifft. Das ist unmenschlich, sagt Holzkamp. Warum? Weil es grundsätzlich Menschen möglich ist. Und warum soll man auch nur einen Einzelnen davon ausschließen? Das kann sich nur über Herrschaftsverhältnisse legitimieren. Also, nicht nur Arbeitshandlungen sind Beiträge, sondern viel, viel, viel mehr. Schriftsprache. Nach dem Dominanzwechsel ist die Schriftsprache jetzt ein neues Medium. Wir hatten schon über die Lautsprache gesprochen, also über das Sprechen. Und die Schriftsprache ist jetzt deswegen wichtig, weil sie ein ziemlich gutes Medium ist, um symbolische Bedeutungen, also nicht gegenständliche Bedeutungen, gegenständlich zu fixieren. Schrift ist ja nicht die Sache selber, sondern redet über eine Sache, aber kann, weil sie auch eine gegenständliche Form hat, oder heute elektronische Form, Internet oder was auch immer, kann kumuliert werden und wird damit Teil des gesellschaftlichen Speichers. Sprachliche Speicher ist Teil des gesellschaftlichen Speichers. Und gestern hatten wir über den Zusammenhang von diesem gesellschaftlichen Speicher und dem physiologischen Speicher, also unseren Gehirnen, gesprochen. Und auch dort gilt quasi der Satz, den ich für die Gesellschaft formuliert habe. Der gesellschaftliche Speicher und der physiologische Speicher sind identisch. Verstanden in dem Sinne der Identität von Identität und Unterschied. Aber was gemacht wird, ist, so zu tun, als ob die physiologischen Speicher unserer Gehirne isoliert sind von der Gesellschaft, da steckt wieder das isolierte Menschenbild dahinter, und nichts mit der Gesellschaft zu tun hat. Tatsächlich ist der physiologische Speicher nur verstehbar, wenn man versteht, dass er Teil des gesellschaftlichen Speichers ist, ihn quasi ausschnitthaft repräsentiert. Man kann also die Bedeutungen im Hirn niemals finden, weil man den Zusammenhang zerschnitten hat, wenn man nur sich das Gehirn anguckt, wie es isoliert funktioniert. Ich springe mal weiter. Spezialdiskussionen, die mich sehr interessieren, weil Informatiker hat sehr mit Bedeutung und Zeichen zu tun, aber das soll jetzt hier nicht so ein Thema sein. So, wenn jetzt die Gesellschaft in sich selber erhält nach Regeln und nicht mehr es diesen unmittelbaren Zusammenhang gibt, sondern die Unmittelbarkeit durchbrochen ist, dann sind die Handlungsnotwendigkeiten, die ja in diesen Zielkonstellationen drinstecken, also das, was getan werden muss, die sind jetzt nur durchschnittlicher Art, hatte ich schon gesagt. Unmittelbarkeitsdurchbrechung bedeutet jetzt für mich, dass die gesellschaftlichen Handlungsnotwendigkeiten für mich nur Möglichkeiten sind. Und das gilt jetzt generell. Es geht jetzt immer darum, Möglichkeiten zu realisieren, nicht durch Notwendigkeiten determiniert zu sein. Die Bedingungen repräsentieren Handlungsmöglichkeiten, keine Determinanten. Daraus begründet sich auch die besondere menschliche Freiheitsbeziehung zur Welt. Da die Existenzsicherung nicht mehr unmittelbar von der Bedeutungsumsetzung abhängt, hat das Individuum im Rahmen der globalen Erfordernisse der eigenen Lebenserhaltung hier immer auch die Alternative, nicht oder anders zu handeln. Und ist in diesem Sinne den Bedeutungen als bloßen Handlungsmöglichkeiten gegenüber frei. Es hat immer die Alternative und ist deswegen gegenüber den Bedeutungen, die keine Determinanten sind, sondern Möglichkeiten, frei. Das ist der Freiheitsbegriff in der Grundlegung. Das ist wieder kategoriale Fassung, weil wir natürlich in dieser Gesellschaft, wie da historisch konkret ist, mit vielen Unfreiheiten, also genau der Einschränkung dieser Möglichkeitsbeziehung zu tun haben. So, die personale Handlungsfähigkeit, und das ist ja der zentrale Begriff der kritischen Psychologie, Handlungsfähigkeit. Die personale Handlungsfähigkeit ist die Verfügung des Individuums über seine eigenen Lebensbedingungen in Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Prozess. Verfügung des Individuums über die eigenen Lebensbedingungen, aber nicht isoliert verstanden, sondern in Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Prozess. Das wiederum hat widersprüchliche Erscheinungsformen, ist klar, da durch die Lebenslage und Position in ihrer Formationsspezifik, also wie die Gesellschaft organisiert ist, vielfältig vermittelt und gebrochen ist. Also diese Verfügung über den gesellschaftlichen Prozess ist wiederum als Potenz zu verstehen, aber verfügen wir über den gesellschaftlichen Prozess? Ja und nein. Wir verfügen natürlich in dem Rahmen, wo wir tätig sind, auch über den gesellschaftlichen Prozess, aber eingeschränktermaßen, weil bestimmte strukturelle Bedingungen von uns erstmal nicht so direkt zu beeinflussen sind. Das heißt, es geht dann immer darum, genau dieses Verhältnis von Möglichkeiten und Einschränkungen zu analysieren. Also die Kategorien der kritischen Psychologie sind dazu da, das Verhältnis von Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbehinderungen, Einschränkungen fassen zu können. Weil aus diesem Verhältnis von Möglichkeiten und Behinderungen viele subjektive Problematiken kommen. Bewusstsein und Subjektivität. Die Möglichkeitsbeziehung, das hatte ich jetzt schon auch öfter angesprochen, führt nun vollständig sozusagen, wir waren ja schon immer auf dem Wege dahin, zur gnostischen Distanz, also zu einer erkennenden Distanz. Ich stecke jetzt nicht mehr unmittelbar drin in der Sozialkooperation, wo alles klar ist, was ich zu tun habe, sondern trete jetzt tatsächlich der Gesellschaft gegenüber, die ja in gewisser Weise ich bin, weil ich sie mache, aber trotzdem kann ich ein erkennendes Verhältnis zu ihr aufnehmen. So entsteht das Bewusstsein. Also das Bewusstsein setzt genau diese erkennende, reflektierende Distanz zu den Dingen und zu mir selbst voraus. Bewusstsein ist die gnostische, erkennende Welt- und Selbstbeziehung, in welcher die Menschen sich zu den Bedeutungsbezügen als ihnen gegebene Handlungsmöglichkeiten bewusst verhalten können, damit nicht mehr in den Erfordernissen ihrer unmittelbaren Lebenserhaltung befangen sind, sondern fähig werden, den übergreifenden Zusammenhang zwischen den individuellen Existenz- und Entwicklungsumständen und dem gesamtgesellschaftlichen Prozess verallgemeiner vorsorgender Schaffung menschlicher Lebensmittel und Bedingungen zu erfassen. Bewusstes Verhalten ist als solches je mein Verhalten. Bewusstsein steht immer in der ersten Person. Dieses je ich, ist eine interessante Konstruktion, weil es kein Wir ist und kein isoliertes Ich ist, sondern es ist das verallgemeinerte Ich. Das heißt, der Subjektwissenschaft geht es auch darum, ja, Erkenntnisse wissenschaftlicher Art zu fassen, aber jetzt nicht vom Wir-Standpunkt, also vom Ihr als Gruppe oder so, sondern vom verallgemeinerten Ich-Standpunkt. Und dieser verallgemeinerte Ich-Standpunkt wird mit je ich gefasst. Es geht also nicht um mich konkret, sondern um je mich gleich dir oder dir oder dir. Also, Subjektivität wird jetzt gefasst als die Individualität vom Standpunkt erster Person. Es geht um meinen Standpunkt, von dem aus ich die Welt wahrnehme und so weiter. Aber Subjektivität ist immer auch Intersubjektivität, denn Subjektivität gibt es als solche nicht, weil wir keine isolierten Individuen sind, sondern immer in Kontexten mit anderen uns bewegen. Intersubjektivität, da ist jetzt die reflexive Perspektivenverschränkung wichtig. Das heißt also, wir sind zwar prinzipiell gleiche, aber haben jetzt, da wir unterschiedliche Standpunkte sozusagen haben, unterschiedliche Perspektiven auf die Welt, die aber wiederum eine gemeinsame ist. Diese Subjektivität, Intersubjektivität, sagt Holzkamp jetzt, diese gilt auch dort, wo unter historisch bestimmten Verhältnissen der andere als Subjekt geleugnet, instrumentalisiert, zum Objekt gemacht wird, da hier die Subjekthaftigkeit des anderen negiert ist, was deren Erkenntnis und Anerkenntnis einschließt. So gewinnt die Menschlichkeit interpersonaler Beziehungen aus ihrer Spezifik den Charakter der Unmenschlichkeit. Also nur dort, wo es menschliche Beziehungen gibt, gibt es auch dann unmenschliche Beziehungen. Dahinter kommt noch eine Klammer, die habe ich rausgekürzt, da steht, glaube ich, irgendwie so sinngemäß, ein Affe kann man nicht unmenschlich behandeln oder irgendwie so. Also Subjektivität ist unhintergehbar, auch dort, wo sie quasi negiert wird. Diese Möglichkeitsbeziehung schließt nämlich ein, dass ich eben, oder diese Freiheitsbeziehung schließt ein, dass ich eben meine Subjekthaftigkeit, meine Möglichkeitsbeziehung auch in jeder Situation wahrnehmen kann. Also auch wenn ich im Gefängnis sitze, habe ich noch Handlungsmöglichkeiten. Bedürfnisse. In der Grundlegung, das ist jetzt von Udo Osterkamp, wird unterschieden zwischen produktiven und sinnlich vitalen Bedürfnissen. Die produktiven Bedürfnisse sind also die Bedürfnisgrundlage, die sich auf die Herstellung der Lebensbedingungen bezieht. Auf die Teilhabe an der Verfügung über die gesellschaftliche Reproduktion der Lebensbedingungen. Das ist ja immer eine Teilhabebeziehung. Und die sinnlich vitalen Bedürfnisse beziehen sich auf die Lebenssicherung oder Fortpflanzung. Holzkamp sagt jetzt, drei Missdeutungen sind zu vermeiden. Erstens, das produktive Bedürfnis, damit ist nicht Produktionsbedürfnis gemeint, sondern, das hatte ich ja vorhin mehrfach betont, die Lebensbedingungen werden nicht nur durch Produktion hergestellt, sondern auch durch Grundlegungskurse oder Gedichtschreiben oder, na gut, könnte man als Produktion fassen. Durch alle möglichen Tätigkeiten, die in die Reproduktion einfließen und dafür auch wichtig sind, unverzichtbar sind. Also, produktive Bedürfnisse, nicht Produktionsbedürfnis, ist aber auch nicht Kontrollbedürfnis, weil in der Entwicklungslogik kommt es, das hatten wir auch schon mal angesprochen, kommen die produktiven Bedürfnisse aus dem Kontrollbedürfnis, aus diesen Kontrollbedarfen, Bedarf nach Umweltkontrolle. Holzkamp sagt jetzt aber, wenn produktive Bedürfnisse heute in ein Bedürfnis nach Kontrolle umschlagen, dann ist das gerade ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Weil Kontrolle ist genau der Versuch, etwas zu fixieren, was eigentlich nicht fixierbar ist. Also andere Menschen in Umstände zu setzen, wo man ihnen Möglichkeiten nimmt, sie zu kontrollieren. Dass es solche Antriebe, Bedürfnisse gibt, ist klar. Aber warum? Das wollen wir in der Folge angucken. Wie kann man das sich erklären, dass es tatsächlich Leute gibt, die versuchen, andere zu kontrollieren und das auch tun? Dritte Missdeutung, die man vermeiden solle, sagt Holzkamp, es gibt kein selbstständiges Bedürfnis nach Arbeit. Das hat er reingeschrieben, weil Marx mal gesagt hat, Arbeit ist das erste Lebensbedürfnis oder so ähnlich. Kann ich jetzt nicht auswendig, aber... Ja, ich lese mal vor. Nicht die Arbeit als solche ist erstes Lebensbedürfnis, wie bei Marx, sondern Arbeit nur insoweit, wie sie dem Einzelnen die Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Prozess erlaubt, ihn also handlungsfähig macht. Mithin ist nicht Arbeit, sondern Handlungsfähigkeit das erste menschliche Lebensbedürfnis, dies deswegen, weil Handlungsfähigkeit die allgemeinste Rahmenqualität eines menschlichen und menschenwürdigen Daseins ist und Handlungsunfähigkeit die allgemeinste Qualität menschlichen Elends, der Ausgeliefertheit an die Verhältnisse Angst, Unfreiheit und Erniedrigung. Also handlungsfähig wollen wir sein. Arbeit ist nur eine Möglichkeit, Teilhabe an Lohnarbeit. Außerdem kann man ja ganz klar sagen, Lohnarbeit ist hier etwas historisch Spezifisches. Wer weiß, wie lange es noch bleibt. Und es gibt natürlich die anderen Bereiche der Beteiligung an der Herstellung der Bedingungen, die nicht über Arbeit vermittelt sind. Also es geht immer darum, handlungsfähig zu sein, das heißt, an der Herstellung der Lebensbedingungen teilzuhaben und darüber die Verfügung zu kriegen. Aber wie man darüber die Verfügung bekommt, ist eben historisch unterschiedlich. Heute ist sie über zum Beispiel wesentlich Lohnarbeit organisiert oder meinetwegen über die Organisation, über den Staat oder was es auch immer noch gibt an Strukturen. Jetzt nochmal diese Übersichtsskizze, quasi die ersten drei Teile auf einem Blatt. Bedeutung und Bedarf hatten wir ganz am Anfang bei den einfachsten Organismen. Dann differenzierte sich der Bedarf in Orientierungsbedarf, Ausführungsbedarf. Also das eine war tatsächlich auf die Existenzsicherung und die Fortpflanzung gerichtet. Und das andere war quasi dieser ganze Vermittlungsraum zwischen mir und dann irgendwann der Ausführung. Genauso auf der Seite der Bedeutung, Orientierungsbedeutung, Ausführungsbedeutung. Bedeutung war ja immer das Vermittlungsverhältnis von Organismus und Umwelt. Der Orientierungsbedarf und hier die Orientierungsbedeutungen entwickeln sich auf der Seite zum globalen Kontrollbedarf. Das war dieses Bedarf nach Umweltkontrolle, Neugier-Explorationsverhalten. Und hier auf der Seite der Bedeutungen das Lernen der Bedeutungen, die für meine Teilhabe an dem Sozialverband, haben wir schon auf der Ebene der Sozialverbände, wichtig sind. Auf der Ebene der Ausführung, Bedeutung und Bedarf, geht es um jetzt subsidiär modifizierte Bedeutung, subsidiär bevorzugte Bedeutung. Wir hatten das am Beispiel der Sexualität. Sexualität wird eben nicht hergestellt, sondern ist auch eine biotische Funktion, die vorhanden ist. Und da geht es jetzt darum, unterschiedliche Bevorzugungen zu lernen. Oder hier, der Primärbedarf auf dieser Seite ist eben auch subsidiär modifiziert, während es hier auf der Seite um das autarke Lernen geht. Also um ein Lernen der Sachverhalte, die erstmal nicht vorgegeben sind. Dieses entwickelt sich in Richtung der Mittelbedeutung, indem nach der Zweck-Mittel-Umkehrung, wo dann jetzt die Mittel produziert werden. Also die Bedeutungen sind jetzt vergegenständlicht in den Dingen und entwickeln sich dann weiter zu den gesamtgesellschaftlichen Bedeutungsstrukturen. Hier auf der Bedürfnisseite dann gibt es das Bedürfnis, sich genau daran an der Produktion dieser Mittel zu beteiligen oder auf der menschlichen Ebene dann die produktiven Bedürfnisse, die Beteiligung an der gesellschaftlichen Vorsorge. Auf der Seite der subsidiär modifizierten Bedeutungen und Bedürfnisse sind es dann hier die gesellschaftlich überformten Primärbedeutungen. Also Sexualität ist nicht etwas, was gelernt wird, sondern da ist. Aber wie Sexualität praktiziert wird, was als angesagt gilt, was als tolerabel gilt, wie auch immer, ist in dem konkreten historischen gesellschaftlichen Prozess immer auch unterschiedlich. Ob Homosexualität als tabuisiert wird oder so, hat nichts mit der Sexualität selber zu tun, sondern hat damit zu tun, wie die gesellschaftlichen Überformungsverhältnisse laufen. Über die ganzen Einrichtungen von Schule, Elternhaus bis Moralvorstellungen und sonst was. Wahrnehmung jetzt als die psychische Funktion der Orientierung auf menschlicher Ebene. Nach der Unmittelbarkeitsdurchbrechung treten jetzt auch die Handlungen und Operationen zunehmend auseinander. Holzkamp bringt ja das Beispiel Gedichtschreiben. Gedichtschreiben ist erstmal eine Handlung, ist Teilhabe an der gesellschaftlichen Vorsorge, notwendig. Aber die Schreiboperation ist dann die Operationsebene, also die individuelle Ebene, wo ich dann tatsächlich aufschreibe oder tippe oder wie auch immer. Das ist wichtig, weil man dann diese beiden Ebenen nicht aufeinander reduzieren darf, also nach dem Motto, ich verstehe, was ein Gedicht ist, wenn ich untersucht habe, wie jemand schreibt. Liegt da in dem Fall ziemlich auf der Hand, aber manchmal gibt es solche Verkürzungen. Die Perzeption, also die Wahrnehmungsseite, tritt gegenüber der direkten Bedeutungserfassung zurück. So bringt er das Beispiel, wenn ich ein Buch lese, dann mache ich das ja nicht, indem ich hingucke und jeden Buchstaben identifiziere, die Buchstaben mir zu Worten zusammensetze, dann die Bedeutung erfasse, dann die Bedeutung kombiniere, sondern Buchlesen ist ja ein flüssiger Prozess. Ich analysiere ja nicht mehr die einzelnen Operationen, Wahrnehmungsoperationen sozusagen, sondern er sagt jetzt, die Bedeutungen werden direkt wahrgenommen. Also ich nehme wahr, was mir da gesagt wird, unmittelbar. Das heißt, die Perzeptionsebene, genau diese operative Wahrnehmungsebene, tritt zunehmend zurück. Holzkamp unterscheidet diskursive und bildlich-ikonische Symbole. Diskursive Symbole sind solche, bei denen die sinnliche Hülle austauschbar ist. Also Beispiel, Text hat eine sinnliche Hülle, wie der Text geschrieben ist, in welcher Sprache er geschrieben ist. Diese sinnliche Hülle ist austauschbar. Aber die Bedeutung, also das, was gesagt werden soll, die ist nicht austauschbar, sondern die bezieht sich auf die objektiven Bedeutungen. auf die produzierte Welt. Bei bildlich-ikonischen Darstellungen, sagt er, gibt es diesen Zusammenhang nicht, sondern bildlich-ikonische Darstellungen, dort gibt es eine Identität von Bedeutung und Gestalt. Also ein Kunstwerk hat ja nicht irgendwie eine perzeptiv erstmal wahrzunehmende Oberfläche oder so, sondern drückt direkt eine Bedeutung aus. Holzkamp sagt dann selbstkritisch, der hat ja mal ein Buch geschrieben, das hieß Sinnliche Erkenntnis, und er sagt genau dieses, dass es um das sinnliche, direkte Wahrnehmen von ausgedrückten Bedeutungen geht, hat er völlig übersehen. Schreibt er da, also selbstkritisch. Denken und Emotionalität, die Möglichkeitsbeziehung gibt es jetzt auch beim Denken. Ich hatte gestern das mit diesen Denken der Handlungszusammenhänge übersprungen, deswegen überspringe ich es hier jetzt auch. Die emotionale Handlungsbereitschaft, da sagt Holzkamp jetzt, die ergibt sich nicht mehr unmittelbar aus der evidenten Bedeutung der sachlich-sozialen Weltbezüge des Individuums für seine eigene Existenzsicherung und Bedürfnisbefriedigung, sondern das Individuum schiebt sich vielmehr in bewusstem Verhalten zwischen seiner eigenen emotionalen Befindlichkeit und seine Handlungen, indem es, wie die Bedeutung als objektive Handlungsmöglichkeiten, auch seine eigene emotionale Handlungsbereitschaft als bloße subjektive Handlungsmöglichkeit erfasst. Also, Emotionalität ist jetzt nicht etwas, was mich noch wie auf dieser unmittelbaren Ebene der Sozialverbände und so weiter ja unmittelbar angeleitet hat, diese ganzen komplizierten Aktivitäten im Sozialverband zu machen, sondern ich kann mich jetzt auch zu meinen eigenen Emotionen ins Verhältnis setzen. Das bedeutet, die Emotionalität hat eine potenziell erkenntnisleitende Funktion. Warum? Die Emotionen sind nicht bloß meine Emotionen, die nichts mit der Welt zu tun haben, sondern es sind meine Emotionen, die mir genau widerspiegeln, wie ich mich in der Welt befinde. Sie erzählen mir also was über meine Lebenssituation in dieser Welt. Damit haben sie potenziell erkenntnisleitende Funktionen. Ich kann über das Eindringen, Aufschlüsseln von Emotionen, die ich habe, etwas über mich und die Welt herausfinden. Über die Welt, so wie ich sie wahrnehme. Dieses Verhältnis jetzt ist aber immer, also von Denken und Emotionen, es ist jetzt ein wechselseitiges Verhältnis. Richtet sich also ganz klar gegen die Dichotomisierung von Gefühl und Verstand und Kopf und Bauch und so weiter. Sondern das ist eng miteinander verwoben. Also ich interpretiere auch permanent, auch in meinem Alltag permanent, wie geht es mir jetzt und was sagt mir das jetzt und was mache ich jetzt damit? Und Holzkamp sagt, okay, das ist sowieso, findet immer statt, aber wenn wir das jetzt mit Hilfe von geeigneten Begriffen nutzen können, dann können wir auch etwas über unsere Lebenssituation dergestalt herausfinden, dass wir möglicherweise Problematiken besser kapieren können und dann Handlungsalternativen finden können und so weiter. Motivation und Zwang. Jetzt unter den Bedingungen der Unmittelbarkeitsdurchbrechung können von diesen Motivationsbedingungen, das hatte ich gestern schon gesagt, auch welche fehlen, unsichtbar sein, ich kann sie mir einbilden und so weiter und so fort. Es gibt jetzt kein Determinationsverhältnis mehr. Zitat, durch welches das Individuum beim Bestehen der genannten Motivationsvoraussetzung alternativlos motiviert handeln muss. Also das Verhältnis ist problematisch geworden, nicht mehr selbstevident. Der Handlungszusammenhang behält allerdings seinen objektiven Charakter, sagt Holzkamp, auch wenn ich die Freiheit habe, ein gesellschaftliches Ziel individuell zu übernehmen oder zurückzuweisen, so bleibt das übernommene wie zurückgewiesene Ziel immer noch ein Handlungsziel. Das heißt, die Möglichkeitsbeziehung ändert erstmal nichts an dem Handlungszusammenhang, sondern nur, wie ich ihn für mich zu meiner Sache mache oder nicht zu meiner Sache mache, inwieweit ich mich motiviert darauf beziehen kann oder nicht. Wenn ich jetzt nicht mehr motiviert handle, dann nennt Holzkamp die andere Seite Willentlichkeit oder Zwang. Das Individuum kann nämlich auch Ziele übernehmen, die im herrschenden Partialinteresse und somit nicht im allgemeinen Interesse an der Verfügungserweiterung und Erhöhung der Lebensqualität der Individuen liegen, mithin nicht motiviert, sondern unter Zwang umgesetzt werden. Unter Zwang handeln. Also Zwang ist hier der Gegenbegriff sozusagen zur Motivation. Wenn es Zwang nicht gäbe und wir nur motiviert handeln würden, dann gäbe es auch keine Chance für Unterdrückung sozusagen, weil natürlich über den Zwang es die Möglichkeit gibt, trotz fehlender Motivationsbedingungen trotzdem die Menschen zum Handeln zu bringen. Fehlende Motivationsbedingungen, was kann das sein? Es kann sein, dass heute diese kapitalistische Gesellschaft objektiv nicht mehr in der Lage ist, vorsorgend unsere Existenz zu sichern, weil sie beispielsweise gerade systematisch die Klimakatastrophe produziert oder die Ressourcen verbraucht. Warum handeln wir trotzdem und warum handeln wir motiviert oder unter Zwang? Das wäre dann die Frage. Genauso kann man das jetzt adäquat denken oder kann ich das erfassen? Alle diese Bedingungen müssen nicht mehr vorhanden sein. Es muss also nicht mehr einen emotionalen Zukunftsbezug geben. Ich muss also nicht mehr unbedingt das Gefühl haben, das ergibt alles noch Sinn, sondern ich kann auch unter Zwang handeln, indem ich das alles ausblende. Und wie man das genauer für den Kapitalismus fassen kann, da kommen wir morgen drauf. Dieses Bild würde ich jetzt auch überspringen. Da geht es darum, dass es also auf der Beziehungsebene unterschiedliche Qualitäten von Beziehungen gibt. Hatte ich gestern schon angedeutet, gesamtgesellschaftliche Kooperation ist was anderes, zum Beispiel als unmittelbares Zusammen miteinander tun. Ich überspringe das jetzt aber mal, sonst kommen wir nicht durch. Das überspringe ich auch. Und möchte lieber mit euch diskutieren. Deswegen komme ich jetzt schon zu den zentralen Begriffen im dritten Teil. Versuche ich es nochmal kurz zu rekapitulieren. Ich weiß, dass es jetzt sehr schnell war. Aber vielleicht können wir einiges nochmal ansprechen, dann nach einer Pause. Also, Unmittelbarkeitsdurchbrechung war hier ein ganz wichtiger Begriff. Produktion und Nutzung hängen jetzt nicht mehr unmittelbar zusammen. Also ich muss nicht produzieren, um dann was nutzen zu können, sondern dieser Zusammenhang ist durchbrochen. Ich kann jetzt teilhaben und von anderen produziertes nutzen und das aber nicht in einem Unmittelbarkeitszusammenhang, sondern durchbrochen in einer Möglichkeitsbeziehung. Also Handlungsmöglichkeit resultiert daraus, so oder auch anders handeln können. Dann war Position und Lebenslage, waren die beiden Begriffe, um für das Individuum die konkrete Situation sozusagen aufschließen zu können. Handlungsfähigkeit, der zentrale Begriff, Teilhabe an der Verfügung über diesen Reproduktionsprozess. Bewusstsein war dann nach der Unmittelbarkeitsdurchbrechung mögliche kognitive Distanz, erkennende Distanz zu den Bedingungen und zu mir, ein erkennendes Verhältnis. Subjektivität, je meine Individualität, also die Individualität von meinem Standpunkt, je meine, der verallgemeinerte Ich-Standpunkt. Intersubjektivität, da ging es darum, dass wir gleiche Subjekte sind, aber unterschiedliche Standpunkte haben. Und darin steckt, das kriegen wir dann morgen, auch natürlich dann die Potenz drin, dass wir uns über die Welt, wie wir sie aus unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen, verständigen können. Isolierte Menschen, die eigentlich nicht in der gleichen Welt leben, sozusagen, die könnten sich auch über diese Welt gar nicht verständigen. Aber da wir wissen, dass die Welt objektiv die gleiche ist, können wir uns über diese gemeinsame Bedeutung, die wir aus unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen, auch verständigen. Kann auch schwierig sein. Wir hatten gestern einen Workshop über das Thema verrückt sein, irre sein. Erfahrungen von verrückten Weltwahrnehmungen sozusagen. Da wird das schwierig, aber die Aussage wäre hier prinzipiell aufschlüsselbar, weil wir es mit den gleichen Bedeutungsstrukturen zu tun haben, nur unsere Perspektiven unterschiedliche sind. Dann die Unterscheidung der Bedürfnisse in produktive und sinnlich vitale. Eine Seite ist die Teilhabeseite. Ich beteilige mich daran, an der Herstellung der Lebensbedingungen. Die andere Seite ist die sinnlich vitale Seite. Ich nutze die Möglichkeiten, die produziert wurden, für meine Bedürfnisbefriedigung im Sinne der Lebenssicherung, also Essen und so weiter und auch Fortpflanzung, Sexualität und so. Dann sind wir kurz über die psychischen Funktionen geflogen, über die wir morgen noch ein bisschen genauer sprechen, wenn wir da dann morgen fragen, okay, jetzt haben wir es allgemein, aber wie sieht es jetzt für den Kapitalismus aus? Muss man das dann nochmal analytisch differenzieren? Ja, muss man, wenn wir morgen kriegen. subjektive Befindlichkeit nennt er dann die individuelle Situation, also auch auf der Ferienuni ist diese Formulierung, müsst ihr mal drauf achten, öfter gefallen. Es geht immer darum, nicht wie die Welt ist für die Subjektwissenschaft, sondern für die Subjektwissenschaft ist immer die Frage, die Welt, wie ich sie wahrnehme, wie sie für mich ist. Das ist die Frage der Subjektwissenschaft. Also es geht nicht darum, weil es ja kein Determinationsverhältnis gibt, zu bestimmen, wie sind jetzt die objektiven Bedingungen, die dann das Individuum bestimmen, determinieren. Es gibt ja kein Determinationsverhältnis, sondern ein Vermittlungsverhältnis. Sondern es geht immer darum zu fragen, Welt sind Handlungsmöglichkeiten und wie nehme ich diese Möglichkeiten jetzt wahr? Wie tritt sie mir in meiner Lebenssituation entgegen? Das ist die subjektwissenschaftliche Fragestellung. Und das nennt der Holzkamp die subjektive Befindlichkeit. Und das ist der Ausgangspunkt von subjektwissenschaftlicher Forschung auch. Also, der Zusammenhang von Möglichkeiten und Einschränkungen. Jetzt bin ich durch und vielen Dank für eure Geduld.